I love you. Laila, cara Laila, nella notte sempre tu. Laila, cara Laila, tutto il giorno I love you. Du hältst mich wach die ganze Nacht, oh Laila. Es suchst du Streit, dann tut's dir leid um mich. Zeit für Zärtlichkeit, oh Laila. Solo du, du lässt mir keine Ruhe. Laila, cara Laila, nella notte sempre tu. Laila, cara Laila, tutto il giorno I love you. Und klug. Machst was du willst, wie du grad fühlst, oh Laila. Solo du, du lässt mir keine Ruhe. La la la la, la la la la, ti amo Laila. La la la la, la la la.